Großpapa sagt, werde gemacht, Entschuldigung, Black dann in einem anzüglichen Grinsen seine Dritten, was so viel heißt wie, er mache verflixt nochmal, was immer er wolle. »Was sind Klöten?« insistiert Mary. »Baseballbälle«, sagt Billy. »Großpapa hat nur Baseball im Kopf. Lies einfach dein albernes Heft und halt die Klappe. Lenk mich nicht ab, ich hab's schon bis Level 5 geschafft.« »Wenn Nan mit Klöten auf die Welt gekommen wäre, hätte sie Profi werden können«, meint Großpapa. »Das Miststück war gut.« »Donald«, brüllt Corinne Brown beinahe, »es reicht.« »Na ja, war sie doch«, sagt der alte Mann schmollend, »hat an der University of Maine Softball in der ersten Mannschaft gespielt, die auch an der Women's World Series teilgenommen hat, rauf bis nach Oklahoma City, und fast wäre sie von einem Tornado aufgesaugt worden.« Frank trägt nichts zur Unterhaltung bei, sondern linst nur auf die Straße vor sich, die er nie hätte nehmen sollen, und dankt Gott, dass er seinen Vater nicht überstimmt und den Volvo genommen hat. Wird die Straße schmaler? Er denkt schon. Wird sie holpriger? Er weiß, dass das so ist. Selbst der Name kommt Frank verdächtig vor. Wer nennt schon eine Straße, selbst so eine Scheißstraße wie die hier, Slide Inn Road? Großpapa hatte behauptet, es sei eine Abkürzung zum Highway 196, und nachdem Corinne ihr iPad konsultiert hatte, stimmte sie dem zu. Und obwohl Frank kein Fan von Abkürzungen ist, als Banker weiß er, dass das üblicherweise Probleme nach sich zieht, verführte ihn anfangs der glatte, schwarze Asphalt. Doch ziemlich bald wurde der Asphalt von Schotter abgelöst und der nach 1-2 Meilen von festgefahrener Erde, die jetzt zu beiden Seiten von hohem Gestrüpp, Goldruten und starrenden Sonnenblumen gesäumt wird. Sie fahren über eine Waschbrettpiste, auf der sich der Buick schüttelt wie ein Hund nach einem Bad. Wenn sich das benzinfressende, anmaßende Stück Detroit-Blödheit mit seinem hohen Kilometerstand zu Tode schüttelt, wär ihm das Schnuppe. Nur bitte keine Panne hier draußen am Arsch der Welt. Und jetzt, heilige Scheiße, hat ein verstopfter Abfluss auch noch die halbe Straße unterspült. Und Mr. Brown muss auf der linken Seite drumrum kriechen, wobei die Reifen auf seiner Seite kaum an dem Graben vorbeipassen. Wenn Platz zum Wenden da wäre, würde er sagen, draufgeschissen und würde umkehren, aber es ist kein Platz. Sie schaffen es, ganz knapp. »Wie weit noch?«, fragt er Corinne. »Ungefähr 5 Meilen.« Aufgrund der eingefrorenen MapQuest-Karte hat sie keinen blassen Dunst, aber ihr ist ein hoffnungsvolles Herz zu eigen, was eine gute Sache ist. Sie hat schon vor Jahren festgestellt, dass die Ehe mit Frank und die Mutterschaft von Billy und Mary nicht das ist, was sie sich einmal versprochen hatte. Und jetzt haben sie, quasi als beschissenen Bonus obendrauf, auch noch diesen unangenehmen alten Mann bei sich wohnen, weil sie es sich nicht leisten können, ihn in einem Seniorenheim unterzubringen. Allein die Hoffnung lässt sie durchhalten. Jetzt sind sie auf dem Weg, eine alte Dame zu besuchen, die an Krebs stirbt, aber Corinne Brown hofft, eines Tages eine Kreuzfahrt machen und dann irgendwas mit einem Papierschirmchen drin trinken zu können. Sie hofft auf ein reicheres, erfüllteres Leben, wenn die Kinder endlich erwachsen sind und ihrer Wege gehen. Außerdem würde sie gern einen muskulösen, gebräunten Rettungsschwimmer mit einem blendend weißen Lächeln vögeln, aber sie kennt den Unterschied zwischen Hoffnung und Einbildung. »Großpapa, warum nennt man die hier Slide Inn Road?«, sagt Mary. »Wer rutscht da rein?« »Es heißt Inn mit 2 N«, antwortet Großpapa. »Hier draußen gab's früher einen Gasthof. Der hatte sogar einen Golfplatz, aber dann ist er abgebrannt. Die Straße ist schlechter geworden, seit ich das letzte Mal hier langgefahren bin. War mal so glatt wie ein Babypopo.« »Wann soll das gewesen sein, Dad?«, fragt Frank. »Als Ted Williams noch für die Red Sox gespielt hat? Jetzt ist die ja nicht mehr besonders toll.« Sie krachen durch ein großes Schlagloch, der Buick wird durchgerüttelt, Frank beißt die Zähne zusammen. »Holla, die Waldfee!«, ruft Großpapa, und als Billy fragt, was das bedeutet, erklärt Großpapa ihm, das würde man sagen, wenn man durch so ein Schlagloch brettert. »Stimmt doch, Frank, ja? Haben wir doch immer gesagt, oder?« Mr. Brown antwortet nicht. »Haben wir doch, oder?« Frank antwortet nicht, seine Knöchel am Lenkrad treten weiß hervor. »Haben wir doch, oder?« »Ja, Dad. Holla, die scheiß Waldfee.« Frank«, sagt Corinne tadelnd. Mary gackert, Billy kichert, Großpapa bleckt das Gebiss wieder zu einem anzüglichen Grinsen.